Good morning, my friend. Guten Morgen, meine Freunde. I'm gonna talk about a common mistake that people make. Ich möchte über einen gängigen Fehler sprechen, den die Menschen machen. They try to see themselves in so many wonderful ways. Sie versuchen sich selber in so vielen wundervollen Arten zu sehen. They declare over themselves so many wonderful things. Sie sprechen über sich selber so viele schöne Dinge. And then it gets a mess, it never happens. Und dann wird es chaotisch. Es passiert nie. They never become what they actually try to convince themselves who they are. Sie werden nie zu den Menschen, die sie versuchen, sich davon zu überzeugen, wer sie sind. The real you is not the one that you would like to become. Das wahre Du ist nicht das, was du werden möchtest. The real you is the one that God sees. Das wahre Du ist das, was Gott sieht. You know, people walk around, I'm successful, but they don't even convince their heart that this is how God sees them. Menschen gehen umher, ich bin erfolgreich, aber sie überzeugen nicht einmal ihr Herz, dass Gott sie so sieht. And then they get disappointed and frustrated. Und dann sind sie enttäuscht und frustriert. So always you have to come back to the source of your life, which is God. Du musst immer zu der Quelle deines Lebens zurückkommen, welche Gott ist. So how does God actually see you? Wie sieht dich Gott tatsächlich? How do I know how God sees me? Reinhard, wie weiß ich, wie Gott mich sieht? Ah, I'm glad you asked the question. Ah, ich bin froh, dass du die Frage gestellt hast. Here is what Paul taught us, inspired by the Holy Spirit. Hier ist, was Paulus uns lehrte, inspiriert durch den Heiligen Geist. In 2 Corinthians 5 and verse 16. In 2. Korinther 5, Vers 16. Therefore, from now on, we recognize nobody according to the flesh. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. He says we don't even recognize Jesus according to the flesh. Er sagt, wir kennen nicht einmal Christus nach dem Fleisch. See, Paul says we don't give the pension to anybody apart from the way God sees them. Paulus sagt, wir geben keine Aufmerksamkeit zu niemanden außer so, wie Gott sie sieht. And then he continues how. Und dann fährt er fort. If anyone is in Christ, wenn jemand in Christus ist, let He is a new creation. So ist er eine neue Schöpfung. The old is past, new has come. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So how does God see me? Wie sieht Gott mich? God sees me in Christ. Er sieht mich in Jesus. Oh my people, if you could only grasp. Oh meine Leute, wenn ihr das nur ergreifen könntet. God does not recognize Reinhard according to the flesh. Gott erkennt Reinhard nicht gemäß dem Fleisch. He recognized Reinhard in Christ. Er erkennt Reinhard in Christus. That's the one who really sees. Das ist der eine, der wirklich sieht. So how do you find out how God sees you? Wie finde ich heraus, wie Gott mich sieht? It's not so hard. Es ist nicht so schwer. Take the New Testament and go and study it carefully. Nimm das Neue Testament und dann studiere es sorgfältig. I did this decades ago. Ich tat dies vor Jahrzehnten. That's when we didn't have iPads yet and electronic Bibles. Damals hatten wir noch keine iPads und elektronische Bibeln. Paper Bibles. Papierbibeln. And I was stirred by this truth, who we are in Christ. Und ich war aufgewühlt durch diese Wahrheit, wer wir in Christus sind. So I bought myself a brand new paper Bible. So kaufte ich mir eine brandneue Papierbibel. And I went through the New Testament. Und ich ging durchs Neue Testament. And every time I read the words in Him, in Christ. Through him, through Christ. Und ich ging durchs Neue Testament und jedes Mal, wenn ich die Worte las, in ihm, in Christus, durch ihn, durch Christus, I circled them in color. Umrandete ich dies in Farbe. And I began to meditate and focus on the scriptures. Und ich fing an, über diese Schriftstellen zu meditieren. Because if God doesn't recognize me in the flesh, but in Christ as a new creation. Denn wenn mich Gott nicht im Fleisch erkennt, sondern in Christus als eine neue Schöpfung, then I have to find out what that actually means. Dann muss ich herausfinden, was das eigentlich bedeutet. So look, I give you a couple hints, but you have to do your homework yourself. So schau, ich gebe dir einige Hinweise, jedoch musst du deine Hausaufgaben selber machen. Just think about this one. Denke über dieses nach. Romans 8, 37. Römer 8, Vers 37. But we know that in all these things we are more than conquerors through Him who loved us, Christ Jesus. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. So how does God see me? Also, wie sieht mich Gott? He sees me more than a conqueror. Er sieht mich mehr als Überwinder. So that's why I have to learn to see myself as more than a conqueror. Deswegen muss ich lernen, mich mehr als ein Überwinder zu sehen. That's the focus. That's where I put my focus on. Darauf lege ich meinen Fokus. I am more than a conqueror. Ich bin mehr als ein Überwinder. And my heart will scream. Und mein Herz wird schreien. You liar, you hypocrite. Du Lügner, du Heuchler. Because I've seen myself in my own heart as a loser. Denn ich habe mich in meinem eigenen Herzen als Lügner gesehen. So what happens? Also was passiert? When you have given your attention to who you see for many, many years. Wenn du die Aufmerksamkeit darauf gelegt hast, was du siehst während vielen, vielen Jahren. And now you choose to change. Und du jetzt wählst zu ändern. And you decide that you're going to give all your focus and attention to what God sees. Und du entscheidest, deine volle Aufmerksamkeit darauf zu richten, was Gott sieht. The moment you declare over yourself, I am more than a conqueror. Und dann, in dem Moment, du deklarierst, ich bin mehr als ein Überwinder. Your heart, who's believed for such a long time that you're a loser, will scream that it's not the truth. Wird dein Herz, das für viele Jahre geglaubt hat, dass du ein Verlierer bist, schreien, es ist nicht die Wahrheit. The fact is what God says is the truth and not what you see and what others see. Und der Fakt ist, wahr ist, was Gott sagt und nicht das, was du siehst und was andere sehen. So you have to bring your heart to shut up. Du musst dein Herz dazu bringen, die Klappe zu halten. How does the heart shut up? Wie hält das Herz die Klappe? By meditating and seeing yourself with the eyes of your heart. Indem du meditierst und dich selber mit den Augen deines Herzens siehst. As more of a conqueror. Als mehr als ein Überwinder. Once you do that. Wenn du das einmal machst. And your heart has been convinced. Und dein Herz überzeugt wurde. You know what's gonna happen? Weißt du, was passiert? Enter the rest of God. Du trittst in die Ruhe Gottes ein. You will naturally now work, live as more than a conqueror. Du wirst ganz natürlich als mehr als ein Überwinder leben. Because that's how you see yourself and that's how God sees you. Denn das ist so, wie du dich selber siehst und wie Gott dich sieht. I see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.